In 16 Joker Kinderband. Lagen Leute tödlich krank. Keiner wusste, was hier los war. Keiner wusste, dass jetzt Schluss war. Keiner wusste, wo und wie. Und alle rannten rum wie eine Herde Vieh. Am frühen Morgen folgten alle. Frankfurt.